නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ Dann, bevor wir anfangen mit dem Vortrag, gibt es ein paar organisatorische Sachen zu besprechen. Jemand hat Michael adressiert, indem er meinte, dass diese offene Tierpolitik ist nicht gut. Offene Tierpolitik heißt, dass während der Interviews jeder, wenn er nach dem Interview kann wieder in die Meditationshalle hineinkommen. Und dann mit den anderen zu sitzen. Aber das ist keine gute Politik, das ist schlechte Politik. Deswegen die Entscheidung ist, diejenigen, die zu Interview kommen, die dann eben der Meditation oder Yoga oder was immer sie üben möchten, bis Anfang von nächster Meditation. Weil wir haben schon gesagt, wenn man nicht Rücksicht für die anderen hat, dann kann man auch nicht hochschätzen eigene Meditation. Wenn man nicht eigene Meditation hochschätzt, wird man nie weiterkommen können. Macht das Sinn? Alle sind damit einverstanden. Wir haben das Problem gelöst. Keine offene Tierpolitik, geschlossene Tierpolitik. Nach dem Anfang von Meditationssession, die Tier bleibt zu. Und diejenigen, die während der Stunde sozusagen zu Interview kommen möchten, dann die bleiben draußen und üben, was immer sie üben möchten. Außer sehr viel Gespräch und Störung für die anderen. Okay, alle sind einverstanden. Zweite theoretische Frage. Es gibt da, ich habe bemerkt, erst heute, es gibt da ein Korb mit Fragen an Lehrkraft oder sowas. Fragen an Lehrkraft ist eine sehr gute Idee. Insofern ich Kraft habe, werde ich jetzt nicht trainieren. Aber die Fragen sollen dann praktische Fragen sein. Letzten Tag, bevor wir verreisen, Samstag, Sonntag, vielleicht ich werde ein bisschen mehr über diese psychologische und philosophische Hintergrund von dem, was wir hier treiben, sprechen. Und damit wir verstehen, dass eigentlich ich bin gerade bei Vorbereiten von ich habe darüber gelehrt jetzt in Hongkong und vorbereite jetzt sozusagen das schriftlich auch, dass eigentlich, wie man meditiert, hängt davon ab, von dem, was man gehört hat und wie man darüber, was man gehört hat, kontempliert. Und dann entsprechend wird er auch sehen, in der Meditation. Und man kann wirklich auf verschiedene Weisen sehen, was sehr, sehr klar vorkommt eben in der Yogacara-Lehre, die behauptet, dass eigentlich alle Objekte von dem Geist kommen. Also was wir erleben als draußen eigentlich ist nichts anderes als Transformation des Geistes. Und diese Philosophie, obwohl wenn man es nicht wörtlich versteht und nicht daran anhaftet, ist besonders nützlich für Verständnis von Buddhismus und von der Vorteilen von Buddhismus. Weil Buddhismus eigentlich ist die Lehre von reiner Weisheit, wie man von Leiden weg. Und dazu braucht man natürlich Disziplin, Konzentration und Weisheit. Diese drei Lehren müssen da sein. Aber wie man diese Sachen organisiert, dann ist hängt von der Tradition, von Übertragung, von der Lehre und so weiter, das ganz auf andere Weise laufen kann. Und es heißt nicht, dass eine Erklärung ist viel besser als andere. Alle Erklärungen, so wird besonders erklärt im nördlichen Buddhismus, also Yogacara besonders, sind eigentlich nur Mittel, nur Medikamente, die man schlucken soll, um sich von Leiden zu heilen. Wenn man sie richtig schluckt, richtig verdaut, dann Resultate kommen auf verschiedenen Weisen. Und das kommt auch sehr klar zum Ausdruck in Praxis von Satipatthana, die auch auf ganz andere Weise verstanden werden kann. Je nachdem, wie man diese Stoff oder Medikamente, die man braucht, um sich von Leiden zu befreien, im Kopf organisiert. Und wie man sie von dem Lehrer ausgezählt bekommen hat und wie man sie dann wieder und wieder im Geiste wiederholt hat, bis sie klar zum Ausdruck kommen. Und in dem Korb gab es zwei Fragen heute. Erste Frage war, und beide Fragen waren sehr praktisch mit was wir hier lernen verbunden. Also philosophische Fragen, psychologische Fragen und so. Wir lassen lieber am Ende. Dann trinken wir Tee und können wir, das ist eigentlich mein Fach. Ich interessiere mich davon viele Jahre. Wir können darüber reden. Aber jetzt, wir wollen alles praktisch behandeln. Dann heute die Fragen waren sehr praktisch, aber wenn Sie denken etwas, denken Sie so, dass die Fragen auch sollen den anderen helfen. So wenn Sie gute Fragen fragen, dann helfen wir, wenn wir gute Fragen fragen, helfen wir uns selbst und auch helfen wir der anderen. Und auch geben Sie mir Herausforderung, dass ich nachdenke. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich über diese Sachen wieder nachdenken kann und sie formulieren, was ich früher gelehrt habe. Indem man lernt am besten. So gab es zwei Fragen, die für uns besonders von Bedeutung sind. Die erste Frage oder zweite Frage, ich weiß nicht, war, was heißt Vedanasu Vedana Anupassi? Das heißt, was heißt innerhalb von Vedana über Vedana meditieren? Innerhalb von Empfindungen über Empfindung meditieren? Und diese Frage natürlich ist verbunden mit alles, was wir lernen, Satipatthana. Jede von den vier Meditationen hat diesen Abschnitt. Kaya, Kaya, Anupassi, im Körper soll man über Körper meditieren, in Körper hier, sehr interessant, Körper hier ist in Singular. Dann Vedanasu, Vedana Anupassi, die Vedanas, die Empfindungen sind in Plural. Dann, was kommt noch vor? Chitta, Chitta Anupassi. Chitta ist wieder in Singular. Und dann Dhammesu, Dhamma Anupassi, wieder in Plural, in Geistesobjekten, er meditiert über Geistesobjekt. Jetzt, er meditiert, ist immer in Singular. Warum? Während Interview haben wir darüber gesprochen. Wenn der Geist konzentriert ist, er kann nur auf ein Objekt Einspitzigkeit üben. Er kann nicht auf zwei, drei, vier Objekte Einspitzigkeit üben. Und man kommt nur in Versenkung, wenn man Einspitzigkeit geübt hat. Wenn man nicht Einspitzigkeit des Geistes geübt hat, kommt man nicht in Versenkung. Dann alle verschiedene Stufen von Shamatha sind basiert auf Fähigkeit von Einspitzigkeit des Geistes. Wir werden darüber noch reden. Jetzt diejenigen, die Erfahrung in der Meditation haben, die schon Einspitzigkeit des Geistes erreicht haben, die schon die Versenkungen schon erreicht haben, was passiert da? Einspitzigkeit des Geistes wird geübt zusammen mit Klarheit und Entspannung. Einer, der Meditation lernt und noch nicht gemeistert hat, er kann es nicht machen. Wenn er sich konzentriert, er wird gespannt. Früher habe ich ein bisschen in der Bibliothek gearbeitet, in der Zeit, als ich Flüchtlinge in Deutschland war. Was habe ich bemerkt damals? Wenn die Studenten sich vorbereiten für Examen, für die Prüfung, wenn jemand stört, sie haben Anfall von Wut, dass sie sogar sie boxen können. Es wird sehr schlimm manchmal. Das heißt im Buddhismus Mitya Samadhi. Das heißt unrichtige Samadhi. Dann, was heißt richtige Samadhi? Richtige Samadhi ist immer mit Klarheit und Entspannung. Jetzt wir üben Shamatha, damit wir diesen Zustand erreichen. Dass diese Fähigkeit von Einspitzigkeit des Geistes mit Entspannung und Klarheit wird sozusagen ingeboren, auf natürliche Weise entsteht. Wenn man das machen kann, egal ob man Vipassana übt oder man übt Zen oder man übt Dzogchen oder was immer, Mahamudra, was immer man übt, man kann erfolgreich werden, wenn man diese Fähigkeit hat. Je nachdem, was der Lehrer erklärt, er erklärt eigentlich dasselbe, wie man diese Fähigkeit anwendet. In analytischer Meditation oder nicht analytischer Meditation, wenn man diese Fähigkeit hat, kann man es anwenden. Für analytische, auch für nicht analytische Meditation. Aber wenn man nicht diese Fähigkeit hat, dann Der beste Weg, tief in Meditation hineinzukommen, ist dann diese Fähigkeit, systematisch zu üben. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum in Satipatthana Sutta wird gesagt, immer Vedana su Vedana Anupassi. Er kann sich nur auf eine Empfindung konzentrieren. Man kann sich nicht auf zwei Empfindungen gleichzeitig konzentrieren. Richtig? Wenn man einspitzig sein will, ist es richtig. Dann genauso Dhammas. Wenn man sich an gewisse Dhamma konzentriert, kann man sich nur an ein Dhamma konzentrieren, nicht an alle Dhammas zusammen. Wenn ich über Dukkha meditiere, dann sehe ich nur Dukkha. Ich sehe nicht Ende von Dukkha. Ich sehe nicht gleichzeitig den Pfad. Unter welchen Umständen kann man dann die Dhammas zusammenfassen? Wenn man Nibbana hat, dann die alle Wahrheiten und alle Dhammas können erscheinen zusammen. Warum? Weil Nibbana ist sozusagen kein Hindernis zu alle Dhammas. Nibbana kann nicht zu Hindernis werden. Deswegen ist es Nibbana. Deswegen ist es Ende von Leiden. Deswegen zum Beispiel Upasaya Sutta und so weiter, Anguttara Nikaya, andere erklären zum Beispiel, dass die Weisheit, dass wir anwenden in Kama Dhatu, also in Sphäre von Wahrnehmung, wo die Sinnen prädominante Rolle spielen, fünf Sinnen, dann wir können nur kleine Weisheit anwenden. Chula Panya. Dann in Versenkung, Rupa-Versenkung, Arupa-Versenkung, können wir große Weisheit anwenden. Warum große Weisheit? Weil Subjekt und Objekt schmelzen zusammen. In Versenkung, Objekt und Subjekt schmelzen zusammen. Eben mit der sinnlichen Erfahrung, es ist nicht so. Deswegen, wir können nur in sinnlichen Erfahrung begrenzte, sehr begrenzte Weisheit üben. Wenn Objekt und Subjekt verschmelzen, wir können große Weisheit üben. Im Zustand von Versenkung, es ist wie Zustand von Schlaf. Aber im Schlaf, die Sinnen sind dumm. Aber in Versenkung, die Sinnen sind offen und klar. Und ohne Hindernisse. Deswegen kann man große Weisheit anwenden. Dann unbegrenzte Weisheit. Was ist unbegrenzte Weisheit? Unbegrenzte Weisheit ist Nibbana, Nirvana. Warum Nirvana? Weil Nirvana hat keinen Gegenteil. Und von Widersprüchen und Gegenteilen befreit zu werden, das ist eben auch Inhalt von Ende von Leiden. Nichts anderes. Wie wird es manifestiert? Sutta Nipata sagt, je loke panya Panyati Samutio Te Vidu Na Upadhyati. Was immer es gibt in der Welt für Konzepten oder für Konventionen, der Weise haftet nicht daran. Was wir normalerweise haften an, sind nicht, so Buddhismus lehrt, die wahre Objekte der Wahrnehmung, sondern unsere Konzepte, die unsere Wahrnehmungen bestimmen. Deswegen, die Prozess von Befreiung ist Revolution, oder wie kann man sagen, Revolution von Wahrnehmung. Revolution von Wahrnehmung ist gleichzeitig Revolution von Empfindung, weil es keine Wahrnehmung gibt ohne Empfindung. Deswegen Empfindung und Wahrnehmung heißen Citta Sankara. Das sind Formationen des Geistes, die formieren den Geist. In diesem Retreat, wir werden über Geist lernen, Meditation über Geist kommt nach Meditation über Empfindungen, weil die Empfindungen formieren den Geist zusammen mit der Wahrnehmung, die ein Prozess eigentlich sind. Was ich wahrnehme, das ich empfinde. Was ich empfinde, das ich wahrnehme. Ist das nicht so? So, warum die Meditation über Atmen ist so wichtig? Weil Atmen ist eben Kaya Sankara. Ist das, was Körper formiert. Genauso wie Wahrnehmung und Empfindung ist das, was Geist formiert. Was formiert ist, ist zusammengesetzt. Was zusammengesetzt ist, kann nicht Beständigkeit haben. Und indem es nicht Beständigkeit hat, kann es nicht zu voller Befriedigung, Objekt von voller Befriedigung sein. Volle Befriedigung kann nur kommen mit dem, was nicht zusammengesetzt ist. Also nach diesem Prinzip, wir kommen zurück, Vedana zu Vedana Anupassi, nach diesem Prinzip dann, was heißt Vedana zu Vedana Anupassi? Das heißt, dass wenn der Meditierende mit Sati meditiert, mischt nicht seine Empfindung und seine Wahrnehmung von Empfindung mit anderen Erfahrungen. Deswegen kann er Empfindung durchdringen. Er mischt nicht seine Wahrnehmung und Empfindung von Körperlichkeit mit anderen Wahrnehmung und Empfindung. Deswegen kann er Körperlichkeit durchdringen. Wenn er über Geist meditiert, er mischt nicht seine Erfahrung von Geist mit anderen Erfahrungen. Deswegen kann er durchdringen. Wenn er über Dhamma meditiert, dann kommen die alle Erfahrungen zusammen. Dann fasst er in einer Empfindung alle Empfindungen, in einer Wahrnehmung alle Wahrnehmungen, in warum? Weil er analysiert Berührung und alle Dharmas entstehen durch Berührung. Wenn in Berührung, wir meditieren über Objekt, dann sind wir in Kaya Anupassana. Wenn wir in Berührung meditieren über Empfindung, dann sind wir in Vedana Anupassana. Wenn wir in Berührung meditieren über Geist, dann sind wir in Citta Anupassana. Wenn wir die Berührung selbst analysieren, dann sind wir in Dhamma Anupassana. Und wir haben erklärt, wir müssen das Ganze verstehen, damit wir uns befreien. Wenn wir nur Teilen verstehen, wir können uns nicht befreien. Und was ist das Ganze? Dhamma. Indem wir über dieses Prinzip verwirrt sind, wir selbst sind Dharma, innen ist Dharma, außen ist Dharma, außer Dharma, so Buddhismus lehrt, gibt es überhaupt nichts. Aber wir verstehen das nicht. Deswegen wir sehen innen etwas Wirkliches, außen etwas Wirkliches und Gegenstehendes zu den anderen Phänomenen, nicht wahr? Wir sehen wahres Subjekt, wir sehen wahren Objekt. Und wir sehen wahre Phänomene. Weil wir nicht das Ganze fassen können. Jetzt, warum muss man unbedingt das Ganze fassen? Das muss man auch richtig verstehen im Rahmen von Satipatthana. Warum? Weil wenn man Satipatthana übt, wird man davon bewusst, dass die Phänomene, die vollkommen widersprüchliche Eigenschaften haben, entstehen zusammen. Wie kann es sein? Die entstehen zusammen. Erde, Wasser, Feuer, Wind, entstehen zusammen. Wie kann es zusammen entstehen? Diese sind vollkommen widersprüchlich, diese Eigenschaften. Es kann zusammen nur dann entstehen, indem es substanzlos ist. Genauso mit dem Geist. Der Geist entsteht mit allen verschiedenen widersprüchlichen Faktoren des Geistes, nur indem es kann nur passieren, wenn es substanzlos ist. Dann, wo das Ganze erscheint? In Verständnis von Substanzlosigkeit. Und dieses Verständnis von Substanzlosigkeit macht dann die Dhammas zusammen. Wenn man die Dhammas zusammengefasst hat, was geschieht? Man hat Zugang zu Objekt der Befreiung, ob man das überhaupt als Objekt nennen kann. Deswegen in Satipatthana Sutta, wir lesen immer wieder und wieder, was macht er? Er meditiert Vinaya Loke Abhijadomanasam. Er ist diese Tendenz zu Zuneigung und Abneigung hat er entfernt. Dann er ist Anisito, gestern haben wir darüber gesprochen, er ist unabhängig. Unabhängig heißt, er hat keine Grundlage da. Keine Grundlage heißt, er hat nichts, an was er sich stützen kann, nicht wahr? Und Nakinchit Loke Upadhyati, und er haftet an nichts in der Welt. Was ist Welt? Sinnsaggregate von Existenz. An diesen Sachen, er haftet nicht. In diesem Sinne dann diese Betrachtung von Körper, Betrachtung von Empfindung, Betrachtung von Geist ergänzen sich als Betrachtung von Dhammas. Und wenn Sie über Atmen meditieren, warum diese Meditation von Atmen Buddha erklärt als vollkommener Kurs von Befreiung. Indem Sie da haben, an diesem Berührungspunkt und Einatmen, Ausatmen, Sie haben Kaya Anupassana, wenn Sie sich an Objekt konzentrieren, Sie haben Vedana Anupassana, wenn Sie sich an Empfindung konzentrieren, Sie haben Geist, Citta Anupassana, wenn Sie sich in Berührung an Geist konzentrieren. Und Sie haben in dieser Berührungsstelle, Sie haben alle Dharmas, die es gibt, weil Sie haben Geist und Körperlichkeit und Geistlichkeit zusammen. Nama Rupa ist alles, was wir erfahren. In anderen Worten, Nama Rupa sind die 5 Aggregate, die 12 Ayatanas, die 18 Dhatus, die bedingte Entstehung. Wenn man mit diesem Verständnis meditiert, dann diese Satipatthana-Übung wird Befreiungsübung. Aber das geht Schritt nach Schritt. Deswegen muss man anfangen. Und wo anfangen? Indem man analysiert die Schritt nach Schritt erst Körper im Sinne von nicht anhaften, dann Empfindung im Sinne von nicht anhaften, dann Geist im Sinne von nicht anhaften. Und dann damals im Sinne von nicht anhaften. Und warum nicht anhaften? Weil es formiert ist. Deswegen, er ist unabhängig, begreift nichts in der Welt und er sieht Körper in Körper, er sieht Empfindung in Empfindung, er sieht Geist in Geist. Und er sieht Dhamma in Dhamma. Innen, draußen, innen und draußen. Und er sieht, wie sie entstehen, wie sie vergehen und wie sie entstehen und vergehen. Innen und draußen. So, was versteht er? Es gibt nichts in unserer Erfahrung, woran man sich anhaften soll. Woran man anhaften soll. Sobald man anhaftet, dann die anderen Glieder, die zu denen Satipatthana-Übung dann führt zu diese 4 richtigen Anstrengungen, die dann führen zu diese 4 Grundlagen von übernatürlichen Kräften, dann zu 5 Fakultäten, dann zu 5 Balas, Kräften, dann zu 7 Ursachen von Erleuchtung und zu 8-fachen Pfad. Und alles das auf Grundlage von Satipatthana. Und erst, wenn die Wahrnehmung klar ist, dann kommt Weisheit. Ohne Wahrnehmung keine Weisheit. Dann erst, er nimmt wahr die Sachen in der Welt, er findet Sachen in der Welt, damit er durch diese fünf Glieder von Erleuchtung und achtfache Fahrt dann kommt zu dem, was das alles zusammenfassen kann im Sinne von Dhamma. Und Dhamma ist eben Dhamma, weil es gleichmäßig ist. Wenn es nicht gleichmäßig ist, es kann nicht Dhamma sein. Dhamma ist das, Definition von Dhamma ist das, was eigene Natur enthält. Das kann man auf zwei Ebenen interpretieren, eigene Natur in der Welt und eigene Natur, die transzendiert die Welt. In engem Sinne, eigene Natur ist das, was wahre Inhalt von Erfahrung in der Welt. In breiteren Sinne, eigene Natur ist nichts anderes als Nirvana. Dann warum unterscheidet man dann diese eigene Natur in weltliche Satipatthana? Damit man versteht, dass in allen diesen Sachen gibt es nichts, worauf man anhaften soll. Dann kommt man zur eigenen Natur im breiten Sinne, endlosen Sinne. Wenn man mit diesem Verständnis Satipatthana übt, dann die Sache wird sehr klar. So, mit diesem Verständnis kommen wir dann zu Erklärung, kurzen Erklärung von Betrachtung des Geistes, wie es, insofern ich mich erinnern kann, wie es in Satipatthana Sutta erklärt ist. Ich habe nicht Satipatthana Sutta hier, aber einiges erinnere ich mich, obwohl vielleicht nicht wortwörtlich. Dann, wir verstehen, was bedeutet Chitta Chitta Anupassi. Das heißt, er mischt nicht die Betrachtung des Geistes mit anderen Betrachtungen. Dadurch kann er den Geist durchdringen. Genauso, wenn er über Körper meditiert, er mischt nicht seine Erfahrung von dem Körper mit anderen Erfahrungen, damit er mit Einspitzigkeit des Geistes diesen Körper durchdringt. Genauso mit Empfindungen. Dann kann er, wenn er das durchgedrängt hat, wenn er das richtig verstanden hat, wie es wirklich ist, Yatha Bhutam, dann kann er zusammenfassen. Wenn er nicht wirklich verstanden hat, wie es wirklich ist, dann er kann nicht zusammenfassen. Indem er nicht zusammenfassen kann, er kann sich nicht von Leiden befreien. Nur wenn er alles zusammenfassen kann, kann er sich von Leiden befreien. Sehr wichtig zu verstehen. Macht er Sinn? Zusammenfassen kann man auch sagen, verbinden? Verbinden. Also man lernt einzelne Dharmas, damit man sie dann als Ganze zusammenfasst. Und man lernt die einzelnen Suttas, damit man den Sinn auch in Ganze fasst. Weil die Suttas reden über, und Abhidharma reden über dieselben Sachen. Aber man muss unbedingt zusammenfassen, damit dieses Studium von Dhamma wird effektiv. Aber um zusammenzufassen, dann Stück für Stück, man fängt an mit einzelnen Dhammas zu studieren. So ist es mit Körper, so ist es mit Empfindungen, so ist es mit Geist und so ist es mit Dhammas auch. Dann, wie dann betrachtet er den Geist im Geiste, indem er ist befreit von Abneigung oder Zuneigung, indem er unabhängig ist, indem er nicht haftet an irgendwelche Sache in der Welt, und dem er studiert den Geist innen und draußen und seine, in seine Entstehung und seine Vergehen und in seine Entstehung und Vergehen. Wie macht er? Ja, Stück für Stück Arbeit. Das haben wir, deswegen haben wir Anupada Sutta genommen. Dann in Satipatthana Sutta, insofern ich mich erinnere, Satipatthana Sutta in siddhische Tradition spricht von 16 Unterscheidungen. 16 Unterscheidungen. Im nördlichen Buddhismus 20 Unterscheidungen. Noch ein paar dazu. Warum nicht? Die Zustände des Geistes. Also Zustände des Geistes. Zustände des Geistes. Diese Zustände des Geistes sind auch Dhammas. Aber indem wir an diese Dhammas anhaften, wir sind gefasst in diesen Dhammas. Wenn wir nicht anhaften, wir sind nicht gefasst. Dann erste ist Saraga Chitta. Saraga Chitta ist Chitta mit Raga. Was heißt Raga? Begierde kann man übersetzen. Sehr interessant. In Theravada, Raga ist nur Akusala. In nördlichen Buddhismus, in Abhidharma Kosha, Raga ist neutral. Neutral? Ja, neutral. Warum neutral? Man kann Raga für Meditation haben. Ist das nicht so? Na, dann es wird zu positiven Folgen führen können. Warum nicht so interpretieren? Genauso mit Pratiga. Pratiga heißt Resistenz. Resistenz ist, muss immer negativ sein. Wir können Resistenz haben gegenüber unserer unsere Befleckungen, dann wird Resistenz nicht unbedingt negativ. Je nachdem, wie man welche Perspektive man nimmt, kann man die Dharmas anders schätzen. In Satipatthana, das ist Bedeutung von Satipatthana Sutta. Wir dürfen nie an irgendwelche Dharma anhaften. Wir sollen die Dharmas verstehen als Medikament für nicht anhaften. Dann Raga, was bedeutet Raga? Ich glaube, ich habe darüber schon gesprochen. Es kommt von dem Wurzel Ranch, was heißt Farbe, gefärbt sein. Wenn man von dem Objekt gefärbt ist, dann ist es Raga. Das heißt, man haftet. Wenn man haftet, man ist gefärbt von dem Objekt. Wenn man nicht haftet, der Geist wird nicht gefärbt von dem Objekt. Die Sanskrit, Pali, sie haben Fähigkeit, diese Nuancen von spirituellen Weg so klar auszudrücken. Wir haben nicht diese Möglichkeit, weil unsere Zivilisation hat sich nicht so viel mit dieser Meditation beschäftigt. Dann Raga heißt, der Geist hat sozusagen Anhaftung oder er hat nicht Anhaftung. Anhaftung im Sinne, er ist von dem Objekt gefärbt. Wir können das interpretieren, es ist immer negativ, aber wir können es auch interpretieren, es kommt auch positiver Einfluss an den Geist haben. Welche ist praktischer? Wahrscheinlich die Theravada Sehweise, aber diese Abhidharma Kosha Sehweise ist auch vollkommen logisch begründet. Was wichtig ist, wenn man Satipatthana übt, man soll Raga durchdringen. Wenn und durchdringen heißt, objektiv betrachten. Sich davon distanzieren. Reine Betrachtung. Wenn man in reine Betrachtung ist, dann die Kraft von Raga wird vermindert. Wenn man es nicht imstande ist, objektiv zu betrachten, dann die Kraft von Raga, Einfluss von Raga an den Geist, ist sehr schwer zu vermindern. Weil wir werden es unterdrücken wollen. Wenn wir was unterdrücken, es kommt zurück. Und Satipatthana Übung ist eben besteht in Nicht-Unterdrückung. Anupassana heißt objektive Wahrnehmung, wie es wirklich ist. Deswegen diese Betonung für er haftet an nichts in der Welt und er ist anisito, er ist unabhängig, ohne Abneigung, ohne Zuneigung. Er versucht es objektiv zu erfahren. Jetzt, wegen solchen und solchen Umständen, ist jetzt Raga in mir entstanden. Wenn diese Umstände weg sind, dann die Raga ist auch weg. Warum erscheint Raga? Bedingte Entstehung. ein Objekt da ist, das mir gefällt, wenn kein Objekt da ist, das mir gefällt, werde ich nicht Rage haben können, nicht wahr? Ich lenke konsequent Aufmerksamkeit auf diesen Objekt. Ich habe sozusagen Obsession von dem Objekt, desto mehr Obsession, desto mehr Rage. Und ich bleibe bei dem Objekt, der mir gefällt, mit dem Geist, der Anhaftung hat. Dann Raga erscheint. Es ist bedingt zusammengefasst. Es entsteht und vergeht, sobald ich meine Aufmerksamkeit ändere, Raga ist weg. So betrachte ich objektiv, das ist Satipatthana. Ich betrachte objektiv Entstehung von Raga. Und unabhängig, ohne Abneigung, ohne Zuneigung. Wie mache ich das? Traditionelle Meditation, das bin ich nicht, das gehört mir nicht. So allmählich durch Satipatthana schaffe ich Bedingungen für Durchbruch, indem ich das alles zusammenfassen kann. Dann genauso sa pratigha chitta pratigha heißt, wir haben schon erklärt, pratihan, stoßen gegen etwas. Ich stoße gegen etwas oder ich stoße nicht gegen etwas. Wenn ich gegen etwas stoße, was sind die Bedingungen? Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf ein Objekt, das mir nicht gefällt. Was mir nicht gefällt, ist Himmel für die anderen vielleicht. Das ist alles subjektiv. Selbe Objekt, das mir ein Moment Objekt von Anhaftung ist, kann im nächsten Moment Objekt von großer Hass werden. Je mehr Anhaftung, desto größer Hass. Ist das nicht so? Also selbe Objekt kann Objekt von Anhaftung sein, Objekt von Zuneigung, von Abneigung, von Verblendung. Aber so sagt Arya Deva im ersten Vers von 400 Versen, du Dummkopf, wir sind Dummkopf, nichts anderes. Du Dummkopf, dasselbe Objekt, das Objekt von Anhaftung ist, Objekt von Hass ist und so blendung ist. Du Dummkopf, du denkst immer, dass er dieses Objekt wahr ist. Sehr interessant. Warum? Weil nicht Satipatthana geübt. Dann dritte Objekt, Sa-Moha, mit Verblendung und ohne Verblendung. Das sind die drei Wurzeln. Wegen diesen drei Wurzeln, wir laufen hin und her, wie wilde Hunde in Samsara leiden. Drei Wurzeln. Alle unsere Befleckungen des Geistes haben zu tun mit diesen drei Wurzeln. Ohne diesen drei Wurzeln, wir laufen nicht wild. Wenn wir wild laufen, Wer ist dafür verantwortlich? Drei Wurzeln, nichts anderes. Und diese drei Wurzeln kommen in bedingten Entstehung, nicht unbedingt. Sie entstehen und vergehen in mir, in dir, in allen Wesen. Wenn man das sieht, das ist Satipatthana. Wenn man das nicht sieht, dann ist nicht Satipatthana, dann keine Grundlage für Prozess von Erleuchtung. Satipatthana ist Grundlage für Prozess von Erleuchtung. Dann, wir haben sechs unterschiedene Aspekte von Geist, die alle kommen in einem Geist. Und sie können zusammenkommen, Verblendung ist da, zusammen mit Abneigung, Zuneigung. Und Abneigung und Zuneigung sind nur zwei Seiten von derselben Münze, von der Münze von Verblendung. Verblendung ist die Wurzel von den drei Wurzeln. Jetzt nächste, wenn ich mich gut erinnere, ist Sankhita und Vikhita. Sankhita heißt zusammengefasst und Vikhita heißt zerstreut. Der Geist ist zusammengefasst oder zerstreut. Jetzt zusammengefasst, wie man versteht, zusammengefasst, auch Diskussion ohne den in der Welt von Gelehrten und Yogis große Diskussion, wie soll man Sankhita interpretieren? Ist das positiv? Sankhita zusammengefasst, konnte man interpretieren als Konzentration? Es gibt einige Gelehrte und Yogis, die es machen, aber Sankhita hat auch negative Bedeutung. Zusammengefasst, es heißt auch, ich zwinge zusammen. Richtig, Frank hat das sehr klar ausgedrückt. Und das ist negativ eben. Dann, die beide kann man als negative Zustände des Geistes betrachten. Entweder der Geist ist, wenn ich keine Weisheit habe, keine Fähigkeit von Konzentration und Weisheit, ich bringe den Geist zusammen, das ist auch Verblendung, oder ich lasse ihn wild laufen von einem Objekt zu dem anderen. Das ist Vikhita. Beide ist der falsche Zugang. Zugang zu dem Geist. Wenn man den Geist zwingt, das ist auch mit Mangel an Weisheit verbunden. Wenn man den Geist zerstreuen lässt, das ist auch ein Mangel von Weisheit begründet. Warum muss ich den Geist zwingen? Weil ich Mangel an Weisheit habe. Warum der Geist sich zerstreut? Weil ich Mangel an Weisheit habe. Dann die beiden Zustände sind sozusagen Zustände Mangel an Weisheit. Jetzt ich weiß, dass ich Mangel an Weisheit habe, dann wir können benutzen die Logik, die wir schon eingeführt haben. Die wahre Weisheit kommt von dieser Fähigkeit von Konzentration. Nur der Geist in Samadhi kann sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Dann, ich sehe, und Sie haben bestimmt in der Meditation gesehen, wenn Sie den Geist zwingen, kommen Sie auch nicht in Ruhe. Wenn Sie den Geist zerstreuen lassen, kommen Sie auch nicht in Ruhe. Dann, wie kommt man in Ruhe? Indem man richtig Meditation übt. Jetzt die nächste vier Unterscheidungen haben alle zu tun mit Shamatha. Also sehr interessant in dieser Erklärung, sozusagen die Hälfte von Analyse des Geistes, von Betrachtung des Geistes, Meditation über Geistes, hat mit Shamatha zu tun. Deswegen, wir haben erklärt, der Geist, das sich verlässt an Sinneneindrücke, kann nur mit begrenzter Weisheit operieren. Der Geist in Shamatha kann große Weisheit entwickeln. Und große Weisheit ist Mittel zu unbegrenzter Weisheit. Dann wir kommen zu den nächsten Unterscheidungen. Erst ist Mahagata und nicht Mahagata. Mahagata bedeutet wörtlich groß geworden. Der Geist, das groß geworden ist, und enge Geist. Weit und eng, okay. Kann man so übersetzen. Dann, wenn ich Meditation lehre, was sind die Voraussetzungen, dass ich meinen Geist groß mache, so groß wie die Erde? Wie mache ich das? Durch Kasinas kann ich machen, nicht wahr? Wenn ich Kasinas übe, ich kann ein winziges Fleck von rote Farbe, ich kann es vergrößern, so groß, wie es groß sein kann. Kein Problem. Deswegen Kasina. Kasina heißt Krishna Ayasan, Totalität. Und andere, wie bekomme ich weite Geist? Durch Übung von den vier Brahma-Viharas. Das ist auch Mahagata-Chitta. Objekt wird nicht begrenzt. Dadurch entwickle ich Weisheit. Besonders wenn ich über die Brahma-Viharas meditiere, entwickle ich die Weisheit und entwickle ich gewisse Einsicht in unbegrenzte Weisheit. Was ist unbegrenzte Weisheit? Unterscheidungen und Nicht-Unterscheidungen, sie sind nicht im Widerspruch. Solange unsere Unterscheidungen und Nicht-Unterscheidungen im Widerspruch sind, wir haben nicht große Weisheit. Dann wie bekomme ich Einsicht über den Geist? Indem ich über diese Fähigkeit von unbegrenzte Horizonten des Geistes zu meditieren. Ist das wahr? Dann Geist und Objekt des Geistes ist ein Prozess. Wenn Objekt des Geistes ist unbegrenzt, der Geist wird auch unbegrenzt. Wenn Objekt des Geistes ist eng, der Geist wird auch eng. Macht das Sinn? Da bekomme ich Einsicht in wie wirklich der Geist funktioniert. Das ist das Erste, dann Mahagata und Nicht-Mahagata. Nächste ist was? Mahagata, nicht Mahagata. Dann Samahita, Vimutta. Sautara, Anutara. Sautara heißt es gibt etwas noch drüben, kann man sagen. Und Anuttara ist, es gibt nichts, was drüben. Darüber. Das ist Nächste. Also, das hat auch mit Versenkung zu tun. Diese Rupa-Versenkungen sind Sautara, sind über diese Wahrnehmung in sinnliche Sphäre, nicht wahr? Dann erste Jhana ist über zweite Jhana ist über erste und so weiter. Über so geht man Sautara bis höchste, höchste heißt feinste Betrachtung, Wahrnehmung in der Welt. Das ist Nicht-Wahrnehmung, auch Nicht-Wahrnehmung. Das ist feinste Wahrnehmung in der Welt. Auch noch innerhalb von Samsara. Und diese Wahrnehmung innerhalb von Samsara ist dann höchste. Es kann nicht in Samsara noch höhere Wahrnehmung sein. Dann höhere Wahrnehmung muss man von Samsara weg, damit man noch etwas höhere, höchste wahrnimmt. Und das ist dann Wahrnehmung von Nirvana. Also in der Welt Anuttara ist die Wahrnehmung von Sphäre, von Versenkung ohne Wahrnehmung und ohne Nichtwahrnehmung. Und Sautara ist nur dann unmittelbare Wahrnehmung von Objekt, von Befreiung. Wenn man überhaupt über Objekt sprechen kann. Dann, was kommt nächste? Samahita, Asamahita. Gesammelter Geist, hier nur in positiven Sinne, und nicht gesammelter Geist. Geist. Wenn ich sehr klar unterscheide, was gesammelter Geist ist und was nicht gesammelter Geist ist, dann bekomme ich Einsicht in wie eigentlich dieser Geist funktioniert. Wenn je mehr der Geist gesammelt, desto feiner Objekt kann er erfahren, nicht wahr? So Buddha erklärt auch der Prozess von Befreiung durch Erfahrung von immer feineren Objekten bis feinste von feinsten Objekten, und das ist eben Objekt der Befreiung. Ob man es Nirvana nennt oder Soheit oder Leerheit, es gibt nichts Feineres als das. Darf ich das Licht anmachen? Wenn Sie wollen, okay. Danke. Prima. Und dann, ja. Ab morgen werden wir uns mit Text beschäftigen, dann wir brauchen Licht. Bestimmt. Dann müssen wir schon am Anfang alle Lichter aufmachen. Warum diese Sachen sind sehr wichtig, damit wir noch besser unseren Text verstehen können, Sutta, das wir jetzt ab morgen analysieren werden. Und letzte Unterscheidung ist zwischen Geist, das Vimutta, Avimutta, das befreit ist und nicht befreit ist. Jetzt die Kommentare zu Satipatthana, insofern ich mich erinnere, ich habe es vor vielen Jahren unterrichtet. Kommentar sagt, dass diese Vimutta und Avimutta, befreit und nicht befreit, bezieht sich auf weltliche Befreiung. Es gibt zwei Sorten von Befreiung im Buddhismus. Muss man sehr klar unterscheiden. Erste Befreiung ist weltliche Befreiung. Und wie kommt man zur weltlichen Befreiung? Indem man Leiden von dem, was grob ist, kontempliert und segnen, oder wie kann man sagen, oder Vorteile von dem, was feiner ist, kontempliert. Bis man kommt dann zu feinsten von allen Objekten in der Welt. Und andere ist überweltliche Befreiung. Überweltliche Befreiung kommt, so in Agamas, bei Kontemplation von den vier Wahrheiten, edlen Wahrheiten. Nur das kann von der Welt hinaus führen. Und diese vier edlen Wahrheiten, wenn man sie als eine Ganze verstanden hat, dann hat man Nirvana erreicht. Es ist nicht so leicht, wenn wir über Leiden meditieren, wir sehen nicht klar das Ende von Leiden und Fahrt zu Leiden, obwohl wir können ab und zu Einsicht haben zur Ursache von Leiden. wenn wir Ende Nirodha meditieren, wir sehen nicht sehr klar Leiden und Ursache von Leiden. Aber mit Nirvana, die alle schmelzen zusammen. Und wenn sie dann zusammenschmelzen, nur dann können wir diese die Befleckungen des Geistes entwurzeln. Sonst können wir nur beschwächen durch Kontemplation von Nirodha in der Welt und Leiden in der Welt und so weiter. Also auf jeden Fall wieder dieser Prozess von Befreiung hat zu tun mit weltlicher Meditation, aber meiner Meinung nach auch mit Meditation, die zu überweltlicher Erfahrung führt. Man kann es nicht so streng trennen. So, jetzt ist schon 9 Uhr. Wir haben kurz zusammengefasst das Stoff, das wir in Satipatthana Sutta finden, nicht viel über Meditation, über Geist. Und wir sehen morgen mit dem Text Anupada Sutta, wie es sich so entwickelt, wenn man es detailliert studiert. So, wir machen 10 Minuten Pause, dann rezitieren wir und dann meditieren wir. Gibt es irgendwelche Fragen noch? Eine Frage, ich habe nicht beantwortet, das besprechen wir morgen. Zweite Frage war über Gehmeditation. Wie man so Gehmeditation üben soll. Und natürlich, indem es anders erklärt wird in verschiedenen Traditionen, wie man das alles zusammenfassen soll und so weiter. Darüber spreche ich dann morgen, okay? Wenn wir über praktische Seite reden. Jemand hat erste Frage. Der Unterschied zwischen zusammengezogen und verfolgt und gesammelt und nicht gesammelt, nicht so richtig verstanden. Kann das kurz nochmal erklären? Zusammengezogen und zerstreut. Zusammengezogen, wie unser Freund Frank hat gesagt, zusammengezogen ist eigentlich, was gemeint ist, ist mit Kraft den Geist zusammenfassen. Zwingen. Und zerstreut ist, wenn der Geist läuft von einem Objekt zu dem anderen. Wenn er hört jetzt die Glocken von Kuhn und dann gleich denkt er an, was er heute gegessen hat. Das ist zerstreuter Geist. Und dann denkt er, was er was macht meine Freundin jetzt und so weiter. Das ist zerstreuter Geist. Das ist nicht gleich wie nicht gesammelt? Ja, deswegen diese Übersetzung von zusammengefasst ist ein bisschen kompliziert. Die meisten denken, es ist negative Bedeutung, zwingen den Geist zusammen. Weil dann kommt Samahita und Asamahita. Samahita ist dann, wenn der Geist richtige Samadhi hat. Richtige Samadhi heißt, dass er entspannt ist. Wenn der Geist Spannung hat, das ist falsche Samadhi. Und das ist mit Kraft zusammengezogen. Ich kann konzentriert sein und jemanden heftig schimpfen. Ist das nicht möglich? Ich kann konzentriert sein und jemanden sogar ermördern. Ist das nicht möglich? Ist möglich. Das ist zusammen, das ist Sankhita, zusammengefasste Geist durch gezwungen. Aber Geist in Samadhi, was heißt Samadhi wortlich? Das ist die derivierte Bedeutung. Samadhi ist von Sanskrit Adhana, was heißt platzieren, und Sam, so wie Sambodhi, wir haben erklärt, Gate, Gate, Para, Gate, Para, Sam, Gate, Bodhisattva. Sam heißt zusammen und korrekt. Dann Samadhi heißt, wenn man den Geist an Objekt, passende Objekt platziert, zusammen, die alle Geistesfaktoren sind zusammen und gleichmäßig. Das ist Samadhi. Keiner wird zu kräftig sein und keiner wird zu schwach. Wenn Anstrengung zu kräftig ist, was geschieht? Geist wird zerstreut, nicht wahr? Wenn diese Vertrauen oder Glaube zu stark ist, was passiert? Aufgeregenheit kann passieren, natürlich. Wenn der Geist sehr konzentriert ist und nicht balanciert durch Anstrengung, was passiert? Es kann nicken. Und wer macht diese Kräfte gleichmäßig? Sati wieder. Dann richtige Samadhi und falsche Samadhi. Unterschied ist, dass im richtigen Samadhi Sati. Ohne Sati gibt es keine richtige Samadhi. Und wo Sati ist, dann gibt es was? Wissensklarheit. Und Wissensklarheit ist das, was dann die Befleckungen des Geistes beseitigen kann, damit Samadhi rein bleibt. Aber darüber werden wir noch später reden können. Jetzt machen wir eine Pause, indem wir 1,5 Stunden gesprochen haben. Brauchen wir ein bisschen Pause.